Eher nicht, antwortete Hannibal zögernd. Vom ursprünglichen Schiff aus Ephesos war doch nichts mehr übrig. Weder die Ruder, noch das Segel, noch die Planken. Wie kann es da dasselbe Schiff sein? Und wann genau hat die Theseus aufgehört, die Theseus zu sein? Wann hat sie sich in ein anderes Schiff verwandelt? Fragte Batbal. Als das erste Ruder ausgetauscht wurde? Oder die erste Planke? Oder die letzte Planke? Gute Frage, Barty. Ich weiß nicht, wo ich die Grenze ziehen soll. Tja, und genau so ist es mit uns Menschen. Auch zwischen verschiedenen Menschengruppen lassen sich nicht so einfach Trennlinien ziehen, zumal sich die Leute oft über sie hinweg bewegen. Selbst jemand aus einem fernen Land kann plötzlich Teil deiner Familie sein. Als mein Großvater mit der Theseus aus Ephesos kam, war er Grieche. Ich, seine Enkelin, bin Karthagerin. Und so, wie man nicht genau sagen kann, wann die Theseus zu einem neuen Schiff wurde, kann man auch nicht so einfach sagen, wann ein Grieche zu einem Karthager wird. Ich verstehe, was du meinst, Barty. Hannibal lächelte. Sobald auf einem Markt Menschen aus verschiedenen Ländern miteinander zu tun haben, lässt sich nicht mehr so einfach sagen, wer einheimisch und wer fremd ist. Aber eines verstehe ich nicht. Wie schlagen sich die Fremden überhaupt auf dem Markt durch? Wie versorgen sie sich mit Rudern, Segeln, Gewändern, Olivenöl, vergorener Fischsoße und Elefanten? Sie kommen doch aus verschiedenen Gegenden der Welt, sprechen unterschiedliche Sprachen, verehren unterschiedliche Götter und sind mit unterschiedlichen Geschichten aufgewachsen. Wie können sie sich da auf irgendetwas einigen und einander überhaupt vertrauen? Gute Frage, Batbal dachte kurz nach. Ich glaube, es liegt daran, dass sie alle einer bestimmten Sache vertrauen. Eine Sache, bei der sich alle einig sind, trotz unterschiedlicher Sprachen und Götter. Es ist eine der seltsamsten und wichtigsten Sachen der Welt. Was ist es? Fragte Hannibal. Kommt, wir gehen in einen Laden. Dort zeige ich's euch. Braucht ihr zufällig irgendetwas hier vom Markt? Ja, ich brauche Schuhe, rief Sir Ponyball. Meine sind kaputt. Mein Onkel hat sie mir letztes Jahr gemacht, aber ehrlich gesagt, er ist nicht der beste Schuhmacher. Meinst du, ich finde hier jemanden, der mir ein neues Paar herstellt? Klar, es gibt reihenweise Schuhgeschäfte auf dem Markt. Kommt, wir gehen zu meinem Lieblingsschuhmacher, Ven Amun. Er stammt aus Ägypten und ist ein echtes Schuhmacher-Genie. Aber ich warne euch, ein netter Mensch ist er nicht. Und du meinst, der wird mir Schuhe machen? Wir werden ihn schon überreden, sagte Batbal grinsend.